بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Die Rezitation, ein Qira'a. Nun sucht der Betende Zuflucht bei Allah, den Erhabenen, vor dem Satan. Dies ist Pflicht, es zu unterlassen, ist eine Sünde. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Grundlage hierfür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, wenn du den Koran lesen möchtest, dann suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Satan. Und die Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala, haben auch hier gesagt, dass dies eine Sunnah des Gebetes ist. Denn der Prophet, alayhi salatu wassalam, als er jemandem das Beten beibrachte, im berühmten Hadith al-Musi al-Salatih, hat er diese Isti'ada nicht erwähnt, und deswegen ist diese Isti'ada eine Sunnah über den Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Und dass man in der ersten Raka'a, dass manche Ulama als Pflicht sehen, diese Ansicht gibt es, aber dass jemand sagt, dass in allen Raka'at diese Isti'ada Pflicht ist, diese Ansicht ist, die gibt es nicht. Aber richtigerweise, wie gesagt, es ist eine Sunna, sowohl in der ersten Raka'a, als auch in der zweiten, als auch in der dritten, als auch in der vierten, falls es mehr als eine Raka'a gibt. Das bedeutet, jedes Mal, bevor du anfangen möchtest, den Koran Karim zu lesen, sagst du, A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, oder eine andere Version. Denn es heißt, gemäß der Sunna sagt man für die Sunna manchmal, es gibt es verschiedene Überlieferungen darüber. Und die erste, wir haben ja gerade gehört, Grundlage für diese Isti'ada, das Zuflucht suchen bei Allah vor dem Koran, ist die Ayah, die wir gerade gehört haben. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, wenn du den Koran lesen willst, dann suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Shaitan. Diese Aussage ist eine allgemeine Aussage, und jede Form der Zufluchtnahme bei Allah vor dem Shaitan fällt unter diese Anordnung Allah subhanahu wa ta'ala. Die Frage ist nur, was ist die beste Form? Natürlich immer gilt, Überliefertes ist besser als Nicht-Überliefertes. Das ist eine Regel. Ein überliefertes Dua ist besser als ein Nicht-Überliefertes. Denn wenn du ein Dua sprichst, egal welches, dann nährst du dich Allah Azza wa Jal. Aber wenn du gleichzeitig etwas sagst, was überliefert worden ist, dann bekommst du zusätzlich Belohnung dafür, dass du den Propheten sallallahu alaihi wasallam nachahmst. Und auch in diesem Fall, wir haben verschiedene Überlieferungen bekommen. Das heißt aber nicht, dass nur diese Formen erlaubt sind. Genau wie wir vorhin auch erklärt haben, mit dem Hände übereinander legen zum Beispiel. In diesem Fall ist zum Beispiel überliefert worden, dass man sagt, A'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Lies mal die Übersetzung. Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem gesteinigten Satan, vor den Geisteskrankheiten, die er den Menschen bringt, seiner arroganten Hochmütigkeit und seinen üblen Dichtungen. Okay. Erstmal, A'udhu billah heißt, ich suche Zuflucht, ich suche Hilfe, ich suche bei Allah. Und der Name Allah Azza wa Jal steht für diesen einzig und einzig anbetungswürdigen Gott. Und es ist einer der schönsten Namen unseres Herrn, subhanahu wa ta'ala, und es ist der gewaltigste aller Namen Allah, subhanahu wa ta'ala. Wir suchen Zuflucht bei Allah, azza wa jal, vor dem Shaitan al-Rajim. Shaitan al-Rajim, was das bedeutet, werden wir gleich sagen, vor dem, hier ist übersetzt worden, dem gesteinigten bzw. verfluchten Shaitan. Min hamzihi, hamz, liebe Geschwister, damit ist seine waswasa gemeint, das heißt, du kannst übersetzen, suchst du vor seinen Einflüsterungen, oder auch ist mit Hamz al-Junun gemeint, das heißt, die Verrücktheit. Suchst du Zuflucht vor seiner Einflüsterung und vor seiner Verrücktheit, oder auch, dass natürlich seine Verrücktheit auf dich übertragen wird. Wa nafkhihi, an-nafkhu, nafkha heißt pusten, blasen, und gemeint ist hier die Überheblichkeit des Shaitan. Denn derjenige, der überheblich wird, der bläht sich auf, bildlich gesprochen. Und das ist seine, sein Kibr, seine Überheblichkeit, Nafkh. Und Nafth, Nafatha bedeutet spien, spucken, also oder besser gesagt blasen mit eventuell auch ein wenig Speichel. Blasen mit eventuell, das heißt mit oder ohne, beides kann man Nafth nennen. Und gemeint ist hier mit seiner Form des Nafth ist sein Sihr und sein, seine Dichtungen. Sein Sihr und seine Dichtungen. Denn der Shaitan ruft die Dichter dazu auf, die Poeten dazu auf, üble Gedichte zu sprechen. Insofern ist er die Quelle diesen Übels. Dann die zweite Form ist, dass man überliefert, also sagt, zweite überlieferte Form ist, dass man einfach hinzufügt, As-Sami' al-Alim, zwei Namen Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi as-Sami' al-Alim, min ash-shaytan ar-rajim, min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Das heißt einmal, ich suche Zuflucht bei Allah, dem Allhörenden und Allwissenden, und der Rest ist der gleiche wie auch vorher. Das Wort Rajim kommt vom Wort Rajama, vom Verb Rajama. Rajama heißt mit Steinen werfen. Mit Steinen werfen oder steinigen. Das heißt, der Shaitan, der Rajim, ist der Shaitan, auf Arabisch sagt Marjum, das heißt der gesteinigte bzw. der mit Steinen beworfene Shaitan. Wenn man jemanden mit Steinen bewirft, dann entfernt man ihn dadurch. Und deswegen ist er auch der, der Verstoßene, Verfluchte. Der Verstoßene und Verfluchte. Und ebenfalls auch, was Rajim bedeutet, ist auch Mal'un, verflucht. Und das habe ich gerade gemeint. Verflucht heißt nämlich verstoßen aus der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, verstoßen aus der Zufriedenheit Allahs, verstoßen aus der Vergebung Allahs und so weiter und so fort. Das heißt deswegen, er ist der Mal'un. Rajim bedeutet, Marjum bedeutet Mal'un für Dinge, die unter uns Arabisch sprechen. Ebenso bedeutet Marjum der Getadelte. Der Getadelte, denn auf Arabisch bedeutet Marjum auch Mashtum. Shatama heißt tadeln, beleidigen. Er ist der Getadelte. Und das ist zu entnehmen aus einer anderen Ayah im Koran, wo Azar sagte zu seinem Sohn, alayhi salam, la illam tantahi la arjumannak. Wenn du nicht damit aufhörst, dann werde ich mit dir Rajam machen. Und das bedeutet nach einer Bedeutung würde das, dann werde ich dich schmähen, tadeln. Das sind verschiedene Bedeutungen dieses Wortes. Letztendlich kannst du dir merken, zum Beispiel der Verfluchte, der Verstoßene, Shaitan. Punkt 1, die Rezitation der Al-Fatiha. Nee, daraufhin rezitiert. Ah. Daraufhin rezitiert man leise, sowohl in den Gebeten, die man mit lauter, hörbarer Stimme spricht, als auch in den Gebeten, die man leise verrichtet. Genau, Bismillahirrahmanirrahim. Das heißt, diese Basmala, das ist die Abkürzung für Bismillahirrahmanirrahim, rezitiert man, wie der Gelehrte rahimahullah ta'ala sagte, leise, egal in welchen Gebeten man sich befindet. Er weist extra darauf hin, denn es gibt manche Ulama, rahimahumullah, die der Meinung waren, dass man Bismillahirrahmanirrahim in lauten Gebeten laut sagt. Also wie du Alhamdulillah laut sagst, sagst du vor Bismillahirrahmanirrahim nach manchen Ulama. Und er weist darauf hin, dass man dieses Bismillahirrahmanirrahim leise spricht in allen Gebeten. Egal, ob es ein lautes Gebet ist wie Isha oder ein leises Gebet ist wie das Dhuhr-Gebet. Das hängt unter anderem mit einer Thematik zusammen, ob die Basmala Teil der Fatiha ist oder nicht, aber das werden wir gleich inshallah ta'ala darüber sprechen. Na. 5.1, die Rezitation der Al-Fatiha. Darauf liest der Betende das komplette Koran-Kapitel Sura Al-Fatiha, wobei Bismillahirrahmanirrahim ein Vers dieser Sura ist. Es handelt sich hierbei um eine Säule des Gebets Rukn. Das Gebet ist nur dann gültig, wenn sie gelesen wird. Daher ist es für Muslime, die kein Arabisch sprechen, Pflicht, Al-Fatiha auswendig zu lernen. Na. Erst einmal, Al-Fatiha besteht unter Übereinkunft der Ulama aus 7 Ayat. Und Allah Azza wa Jal wies auch darauf hin, als er sagte, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ. Wir haben dir 7 der sich wiederholenden Verse gegeben. Die Ayat von Surat Al-Fatiha. Und diese 7 Ayat ist die Frage, gehört Bismillahirrahmanirrahim dazu oder nicht? Und die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht hinsichtlich dieser Thematik. Und die Mehrheit der Ulama, und das ist auch inshallah ta'ala die stärkere Ansicht, besagt, dass die Bismillahirrahmanirrahim nicht Teil der Surat Al-Fatiha ist. Genauso wie sie auch nicht Teil der anderen Suren ist. Das heißt also, die erste Ayah von Surat Al-Fatiha lautet Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Daraus ergibt sich erstens, dass ich Bismillahirrahmanirrahim leise spreche und nicht laut, selbst wenn es ein lautes Gebet ist. Und zweitens ergibt sich daraus, dass sollte ich Bismillahirrahmanirrahim vergessen zu sagen, ist mein Gebet deswegen nicht ungültig. Denn wenn es Teil der Fatiha ist, dann habe ich ja die Fatiha nicht wirklich gelesen. Dann habe ich eine Ayah davon weggelassen. Und das ist eine, wie gesagt, eine bekannte Meinungsverschiedenheit. Deswegen, wenn man was anderes hört, ist es auch nichts Außergewöhnliches. Hängt mit bestimmten Überlieferungen zusammen und welche, wie man sie miteinander. Aber grundsätzlich für uns gilt, für jeden Muslim, der seine Religion mit Beweisen lernen möchte, dann reicht es für ihn, wenn er die Ansicht des Lehrers kennt, mit dem dazugehörigen Beweis. Mit dem dazugehörigen Beweis. Und der dazugehörige Beweis ist der berühmte Hadith, in dem der Prophet a.s. berichtet, dass Allah subhanahu wa ta'ala Folgendes gesagt hat. Und dieser Hadith ist authentisch. Er sagte, قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ. Das heißt, ich habe das Salah zwischen mir und meinem Diener zweigeteilt. Ich habe das Salah zwischen mir und meinem Diener zweigeteilt. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn der Diener sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Hamidani Abdi. Mein Diener hat mich gelobt. Und so weiter und so fort. Das heißt, aus diesem Hadith entnehmen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Fatiha einen Namen gegeben hat, und zwar As-Salah. Einer der Namen der Fatiha ist As-Salah. Und aus diesem Hadith entnehmen wir, dass die Fatiha beginnt mit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wenn die Fatiha beginnen würde mit Bismillahirrahmanirrahim, hätte er erst Bismillahirrahmanirrahim gesagt. Und wie gesagt, es passt auch dazu, dass die alle anderen Suren dort auch nicht die Basmala Teil der ersten Sura ist, sondern eben eine eigenständige Ayah zwischen den Suren ist. Das so viel zur Bismillahirrahmanirrahim. Die Fatiha, sagt der Gelehrte, ist ein Rücken, eine Säule des Gebetes. Und das ist auch die schafi'itische Ansicht und inshallah ta'ala auch die stärkste Ansicht, wenn wir die Beweise alle betrachten. Und insofern sagen wir, dass Surat al-Fatiha ist ein Rücken in jeder Raka'a für jede Person. Natürlich, der Gelehrte hier spricht nicht vom Gemeinschaftsgebet, weil wir sprechen ja hier nur von dem Gebet an sich. Nicht im Zusammenhang, ob man in der Gemeinschaft betet oder nicht. Es geht einfach um das Gebet an sich. Aber wenn man, egal ob man als Imam betet oder als Ma'mum betet oder ob man, alleine betet, in allen Fällen, die Fatiha ist eine Säule des Gebetes, ohne die das Salah nicht gültig ist. Und der Beweis ist dafür, wie gesagt, es reicht ja, dass wir die Ansicht kennen und einen zugehörigen Beweis, damit wenn wir Allah Azza wa Jal antreffen. Und er uns fragt, warum haben wir das so und so gemacht? Und sagen wir, oh Allah, weil du so und so gesagt hast. Oder weil dein Prophet, sallallahu alaihi wasallam, das und das gesagt hat. Fertig. Von uns ist nicht verlangt, dass wir alles kennen, alles wissen, alle Beweise. Und so. Das ist Aufgabe der Ulama, rahimahumullah. Aber was für uns reicht, ist, dass der Prophet alayhi salatu wassalam, in einem berühmten Hadith, hat er einmal das Fajr-Gebet vorgebetet. Und Fajr-Gebet ist ein lautes Gebet. Und dann hat er am Ende dieses Gebetes, oder während er den Koran gelesen hat, wurde er gestört, weil die Leute hinter ihm auch gelesen haben. Okay? Und warum? Weil sie verstanden haben, dass sie lesen müssen, wie er ihn angeordnet hat. Und danach, nach dem Salah, hat er sie gefragt, hat er gesagt, es scheint so, als würdet ihr hinter eurem Imam lesen. Und dann sagten sie, ja, machen wir. Und dann sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, macht das nicht außer mit der Mutter des Buches. Macht das nicht außer mit der Fatiha. Und deswegen, dieser Hadith ist ein eindeutiger Hadith in Hinsicht unserer Thematik. Und der vielleicht deutlichste überhaupt von allen. Es gibt viele andere Hadithe diesbezüglich. Und diese Thematik kann man nicht so einfach so schnell abhandeln, weil ich sage immer wieder, es gibt Imam al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, der hat Imam al-Bayhaqi ist einer der berühmten Hadith-Sammler, der auch eine Hadith-Sammlung hat, wie Imam Bukhari, Muslim und so. Imam al-Bayhaqi ein bisschen später, aber hat auch eine Hadith-Sammlung, die berühmt ist, wie Sunan al-Bayhaqi zum Beispiel. Und er hat ein Buch geschrieben, in dem er nur die Überlieferungen über das Lesen hinter dem Imam im Salah erwähnt hat, diese Thematik, Fatiha, Summa, Lesen und so weiter und so fort. Und nur die Überlieferungen diesbezüglich sind 400 Überlieferungen. 400 Überlieferungen, also über 400 Überlieferungen. Deswegen ist die Thematik nicht so abgehakt, dass man sagt, hier ist ein Hadith, das erledigt. Aber es reicht für uns, dass wir wissen, warum wir es machen. Also, wenn dein Lehrer dir sagt, das ist so und der Beweis dafür ist das und das stimmt überein, khalas, alhamdulillah, mehr brauchst du nicht. Ist von jedem von uns verlangt, dass er alle Überlieferungen durchgeht und das ist nicht von uns verlangt. Okay? Ansonsten, wie gesagt, das ist die Surah al-Fatiha, ist, wie Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala sagte, ein Rücken des Salah und muss gesprochen werden. Ohne das, ein Rücken ist ein unbedingter Bestandteil. Warum? Ja, weil Allah azza hat gesagt, ich habe das Salah zwischen mir und meinem Diener zweigeteilt. Dann hat er von der Fatiha gesprochen. Das heißt, die Fatiha ist der Bestandteil des Salah schlechthin. Es ist der wesentliche Bestandteil des Salah. Und auch wenn man das verinnerlicht, es ist das Lesen des Koran. Zweitens, es beinhaltet eine Lobpreisung Allahs und danach ein Bittgebet Allah gegenüber. Und das ist auch letztendlich, worum es geht. Du willst Allah loben und du möchtest von ihm etwas haben. Das ist Zusammenfassung vom gesamten Salah, ist Surat al-Fatiha. Deswegen ist das der wichtigste Teil des Salah. Tayyib, wenn man diese Surah natürlich nicht kann, dann reicht es aus, dass man stattdessen ersatzweise einen Dhikr spricht, wie der Gelehrte hier erwähnt hat. Das heißt, Subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illallahu, wallahu akbaru, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Diesmal. Allah ist frei von allen Unvollkommenheiten und Allah gehört alles Lob. Es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah. Allah ist größer als alles und es gibt kein Gelingen und keine Kraft außer mit Allahs Willen. Na, das ist als Ersatz, wie gesagt. Wenn jemand also dieses nicht kann, die Fatiha nicht kann, jemand hat gerade den Islam angenommen, er weiß nicht, was er sagt. Er kennt die Fatiha nicht. Du kannst ihm nicht von ihm verlangen, dass er die Fatiha jetzt liest. Dann in diesem Fall sagst du ihm, bringst du ihm diese Dhikr bei. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Diese Form des Dhikr, wenn er das auch nicht insgesamt kann, dann ein Teil davon. Okay, wir laufen mit ihm so weit, wie er kann. Am Ende, wenn er nur sagen kann, Subhanallah oder La ilaha illallah, hast du so eine Sache, was er kann. Weil Allah verlangt von ihm nicht mehr, als er kann. Und dann nach und nach lernt er die Surat al-Fatiha natürlich zu sagen. Und das Gleiche gilt auch für die Verbeugung und bei allen Positionen, was er nicht kann, spricht er stattdessen einfach diesen Dhikr, inshallah ta'ala. Wobei natürlich, wenn er Subhanallah, Alhamdulillah und so kann, dann kann er natürlich auch im Ruku' Subhanallah sagen. Wenn er nicht Subhanallah al-Azim sagt, oder wenigstens Subhanallah sagen, hat er wenigstens seine Pflicht erfüllt. Sunnah bei der Rezitation ist es, die Surah Vers für Vers zu lesen, und am Ende jedes Verses eine kurze Pause zu machen. Man liest also auf folgende Weise. Ja, das ist deutlich, denke ich, dass man jede Aya trennt voneinander. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ist eine Aya, stopp. Dann Alhamdulillahi Rabbil Alamin, stopp. Ar-Rahman ar-Rahim, stopp. Maliki Yawmiddin, stopp. Und so weiter und so fort. Dass man jede Aya man darf natürlich miteinander verbinden, ist auch gar kein Problem. Manchmal will man Zeit gewinnen, manchmal hat man es eilig oder man möchte sich daran erinnern, wie diese Ayat enden. Denn viele von uns lernen die Fatiha zum Beispiel auswendig, lernen so Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dann wenn du ihn fragst, ja, welches Vokal, welche Haraka hat das Nun am Ende Ar-Rahman Ar-Rahim oder bei Rabbil Alamin? Ja, welches? Das ist ein Nun mit Punkt. Wo gibt es oben einen Strich, unten einen Strich, ein Dhamma, was ist die Haraka? Denn er weiß das nicht. Weil er natürlich die arabische Grammatik nicht kennt und das nicht gelernt hat. Und manchmal hilft es, dass man ab und zu das dann verbindet, damit man dabei damit man sich daran gewöhnt und nicht das vergisst. Wie gesagt, man darf. Aber überliefert, dass es eine Sunna ist, dass man stehen bleibt am Ende jeder einzelnen Ayah. Und die Übersetzung des Surat al-Fatiha, also zumindest die gesamte Übersetzung davon, die habt ihr auf dem Blatt ausgeteilt bekommen und steht auch am Ende des Buches. Am Ende des Buches ist das nochmal die ganzen Al-Kar aufgelistet. Deswegen können wir das hier kurz überspringen. Ja. Genau auf diese Weise. Genau auf diese Weise pflegte der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer den Koran zu rezitieren. Er machte eine kurze Pause am Ende jedes Verses. Er verband einen Vers nicht sofort mit dem nächsten Vers, auch dann nicht, wenn die Bedeutung des Verses mit dem nächsten Vers zusammenhängend war. Es ist erlaubt, das erste Wort im vierten Vers so zu lesen. Na, hier jetzt an dieser Stelle erwähnt der Gelehrte rahimahullah, dass man das Wort Malik im Koran Karim in dieser Stelle in Surat al-Fatiha auch Malik lesen darf. Das hängt damit zusammen, dass unser Prophet alaihi salatu wassalam den Koran Karim auf verschiedene Arten und Weisen vorgelesen hat und von Jibril alaihi salam beigebracht bekommen hat. Das sind die genannten koranischen Lesarten, sagt man, Qiraat. Und sagen wir mal so, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn man diese Sache bei so einem Buch nicht erwähnt. Nicht, weil dieses Thema nicht interessant ist, es ist höchst interessant, geht um das Lesen des Koran Karim, aber warum dann ausgerechnet diese Sache von der Fatiha und was mit allen anderen Sachen der Fatiha, die man auch, weil Gerhard hat nur diese Sache erwähnt, was die Lesarten angeht. Es gibt viele andere Sachen, die man in Fatiha auch erwähnen könnte, die nicht erwähnt worden sind. Und deswegen ist es ein bisschen vielleicht inkonsequent, außer dass, und wir suchen natürlich immer eine Entschuldigung für unsere Gelehrten, rahimahullah, dass die meist verbreitete Lesart auf der Welt ist die Lesart von Hafs an Asim. Und da lesen wir Malik Yawmiddin. Und danach kommt wahrscheinlich an zweiter Stelle diejenigen, die Malik Yawmiddin, nicht nur wahrscheinlich, sondern 100% kommt als zweite Malik Yawmiddin, weil das ist für die Geschichte, die wissen, die Lesart von Warsh und auch von Qalun und auch von Ad-Duri an Abi Amr al-Basit, was in manchen Ländern gelesen wird. Insofern hat er eine Entschuldigung in der Hinsicht, weil das ist, was die meisten Leute ihnen auffällt, wenn sie den Koran Karim lesen, dann würde ihnen auffallen, wenn du zum Beispiel nach Marokko gehst, dann wirst du wahrscheinlich öfter hören oder meistens hören, dass sie Malik Yawmiddin lesen statt Malik Yawmiddin. Das sind beides die Aya im Koran. Die Surat al-Fatiha ist auf diese Art herabgesandt worden und auch auf diese Art herabgesandt worden. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam manchen Leuten Malik beigebracht, anderen Malik beigebracht und anderen beides beigebracht. Und der Unterschied ist, Malik, wie wir es meistens lesen, kommt vom Wort Malaka. Und Malaka bedeutet besitzen. Und das heißt, er ist der Besitzer, aber gemeint ist der Herrscher. Der Besitzer aller Angelegenheiten am Tage des Gerichtes. Malik Yawmiddin, er ist der Besitzer aller Angelegenheiten am Tage des Gerichts. Oder der Besitzer aller Geschöpfe, die am Tage des Gerichts erscheinen, da wird alles erscheinen. Und deswegen ist er Malik Yawmiddin, subhanahu wa ta'ala. Und er wollte, subhanahu wa ta'ala, in einer derselben Aya auch mitteilen, dass er nicht nur derjenige ist, dem alles gehört am Tage der Auferstehung, und alles, was sich dort versammelt, sondern er ist auch derjenige, der an diesem Tag der alleinige Herrscher und Bestimmer ist, der entscheidet. Deswegen hat er gesagt, Malik Yawmiddin, Al-Malik ist der König. Und der König ist derjenige, der regiert. Subhanahu wa ta'ala. Insofern, wenn man so liest, so ist es okay. Aber, wie gesagt, normalerweise, man hält sich an eine Sache und damit man auch die Leute nicht durcheinander macht, mit denen man zusammen betet. Dann sagen sie vielleicht, was ist das andere Koran oder was ist das. Und nicht jeder kennt das auch. Deswegen muss man aufpassen. Der Prophet ﷺ hat gesagt, حَدِّثُ النَّاسَ بِمَا يَعْلَمُونَ أَتُرِيدُونَ أَن يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Das heißt, sagt den Leuten Dinge, die sie begreifen können. Oder wollt ihr etwa, dass die Leute Allah und seinen Gesandten der Lüge bezichtigen? Deswegen ist es gefährlich, wenn du etwas jemandem sagst, das er nicht begreifen kann, weil er islamisch gesehen, imanisch gesehen noch nicht so weit ist, dann kann es passieren, dass er sagt, nein, das glaube ich nicht, das kann ich nicht akzeptieren. Und dann hat er, verwirft er etwas, was Allah und sein Gesandter gesagt haben. Und das ist dann manchmal sehr problematisch. Ja. 5.2. Das Rezitieren von Al-Fatiha für denjenigen, der hinter dem Imam betet. Es ist für denjenigen, der hinter einem Imam betet, verpflichtend, in leisen Gebeten Al-Fatiha zu rezitieren. In Gebeten, die laut verrichtet werden, muss er es auch tun, wenn er die Rezitation des Imams nicht hören kann oder wenn der Imam nach der Rezitation von Al-Fatiha eine kurze Pause macht, damit er den Betenden hinter ihm ermöglicht, sie ebenfalls zu rezitieren. Allerdings vertreten wir die Ansicht, dass diese kurze Pause nicht in der Sunna nachgewiesen ist. Na, Bismillah. An dieser Stelle redet er über den Muqtadi, das ist der Ma'mum. Das, was wir meistens sagen, wir Ma'mum, der hinter dem Imam betet. Hier geht er jetzt auf eine Angelegenheit des Gemeinschaftsgebetes ein, an dieser Stelle. Und der Gelehrte, rahimahullah ta'ala, sagt, dass der Ma'mum die Fatiha lesen soll oder lesen muss, wenn er den Imam nicht hören kann. Das bedeutet, erstens, im leisen Gebet, Dhuhr, Asr, und zweitens, im lauten Gebet, wenn er den Imam nicht hören kann. Also du betest in der Gemeinschaft, betest aber weit weg vom Imam, und du kannst deine Koranlesung nicht hören. In diesem Fall sagt er auch, musst du lesen. Und der einzige Fall, wo du nicht lesen musst, sagt er, rahimahullah, ist, wenn du die Lesung des Imams hören kannst. Das ist seine Ansicht zusammengefasst. Und wenn man das analysiert, was er sagt, ist er zusammengefasst der Ansicht, dass man eigentlich lesen muss. Dass man eigentlich lesen muss hinter dem Imam. Weil er sagt ja, wenn du den Imam nicht hören kannst, musst du lesen. Das heißt, er sagt nicht, dass die Lesung des Imam deine Lesung übernimmt. Dass der Imam deine Lesung für dich übernimmt quasi. Weil er liest, brauchst du nicht mehr lesen. Das sagt er eigentlich nicht, sondern er ist eigentlich der Ansicht, dass man lesen muss. Nur sieht er einen Konflikt. Der Konflikt lautet, warum sagt er, wenn du den Imam hörst, sollst du zuhören? Weil er sieht folgenden Konflikt. Er sieht den Konflikt darin, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, also erstmal der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, kein Gebet für denjenigen, der die Fatiha nicht gelesen hat. Kein Gebet für denjenigen, der die Fatiha nicht gelesen hat. Also sagt er, du musst die Fatiha lesen. Und jetzt gibt es eine Ayah im Koran, wo Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, am Ende von Surat Al-A'raf, wenn der Koran gelesen wird, dann hört ihm zu und seid ruhig, auf dass ihr Erbarmen finden möget. Wenn der Koran gelesen wird, dann hört zu und seid ruhig. Also nicht nur zuhöre, weil du könntest auch reden und zuhören, wenn du es kannst, aber du sollst zuhören und gleichzeitig ruhig sein. Und weil der Gelehrte, rahimahullah, hier einen Konflikt sieht, einen Widerspruch sieht sich in dieser einen Sache. Die Ayah sagt, du sollst dem Koran zuhören. Und der Hadith sagt, du sollst die Fatiha lesen. Diesen Konflikt löst er, indem er sagt, يقدم الحاضر على المبيح. Das könnte eine Möglichkeit sein, warum er das so gesagt hat. Das heißt also, wenn wir eine Aussage haben, wo der sagt, du sollst was machen, und eine andere Aussage haben, wo er sagt, mach das nicht, dann gilt grundsätzlich, das ist aus Usul al-Fiqh, gilt grundsätzlich, dass das Verbot Vorrang hat. Okay? Also wenn du eine Aussage vom Propheten hast, und er sagt dir, mach das. Und die andere Aussage, mach das nicht. Und du hast den Konflikt, was machst du? Du kannst nicht nach beidem handeln. Du wirst irgendwie einen Konflikt haben. Welchen machst du? Grundsätzlich sagt der Usul-Gelehrte, naja, das, was verbietend ist, hat Vorrang. Warum? Das ist ein anderes, das ist nicht unsere Aufgabe jetzt. Vielleicht ist das die Ansicht, der Grund, warum der Gelehrte, rahimahullah ta'ala, das so gesagt hat. Und diese Ansicht, wie gesagt, auch das ist eine akzeptable Ansicht und wird auch vertreten von manchen Ulama, rahimahumullah, wa rahmatihi al-wasi'a. Tayyib. Diesen können wir wie folgt entgegnen. Erstens, wenn wir schon eine allgemeine Aussage einschränken, dann eher, was sollten wir eher machen? Die Ayah durch den Hadith einschränken oder den Hadith durch die Ayah? Er sagt Hadith durch die Ayah. Warum? Hast du geraten oder hast du auch einen Grund, warum du das gesagt hast? Aha, okay, er sagt, weil der Koran Vorrang hat. Wollte jemand was anderes sagen? Wollte jemand sagen, dass er die Ayah durch den Hadith einschränkt? Warum? Okay, der Bruder sagt, weil die Ayah allgemein ist, am, nennt man das, Mashallah aus Usul, ja. Und der Hadith ist khas, nennt man das. Dann hast du gesagt, das eine bezieht sich auf das eigentliche Thema. Okay, erstmal, beides ist am. Beides ist am. Beides sind allgemeine Aussagen. Taban, wer das jetzt nicht so hundertprozentig mitverfolgt, ist kein Problem. Ich sage die Lösung am Ende. Okay, aber ich will nur, was gibt manche Geschwister unter uns, die sich vielleicht eingelesen haben in diese Thematik. Und wenn du zwei Arm-Aussagen hast, hast du einen Konflikt. Und dann suchst du natürlich, wenn du zwei allgemeine Aussagen hast und du weißt nicht, sollst du diese einschränken durch die oder die durch die? Die Ayah sagt, wenn du Koran hörst, hör zu. Mach keinen Unterschied zwischen der Fatiha und was anderem. Der Hadith sagt, lies die Fatiha. Mach keinen Unterschied zwischen Imam, Ma'mum und Munfarid, egal wer betet, musst du lesen. Das ist allgemein, was man nennt Arm. Okay? Und hier gibt es einen Konflikt und den musst du lösen. Und den löst du, indem du als Gelehrter natürlich Beweise für die eine oder die andere Ansicht suchst. Und die erste Frage, die ich gestellt habe, war, was gilt grundsätzlich, was ist normalerweise der Fall? Ist normalerweise der Fall, dass die Ayah durch den Hadith eingeschränkt wird oder umgekehrt? Und die Antwort lautet natürlich, dass die Ayah durch den Hadith eingeschränkt wird. Wenn es eine durch andere eingeschränkt, durch die Ayah durch den Hadith. Weil die Ayah durch den Hadith. Weil der Koran al-Karim, Allah sagte, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Und wir haben zu dir den Koran herabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was zu ihnen herabgesandt worden ist. Deswegen, die Sunna hat erklärenden Charakter. Grundsätzlich, die Sunna ist die, die den Koran verdeutlicht und erklärt. Deswegen ist eindeutig, wenn, dann gehe ich von der Ayah aus und der Hadith erklärt mir, stopp, ich höre dem Imam zu, aber nicht bei der Fatiha. Das ist die Vorgehensweise bei diesem Thema. Natürlich, es gibt eine zweite Vorgehensweise, wie der Bruder gerade darauf hingewiesen hat, ist, ich gucke, welcher dieser beiden Ayat redet von der Thematik, von der ich gerade überhaupt rede. Also welche der beiden Beweise, der Hadith oder die Ayah, welche der beiden reden von meinem Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige? Die Antwort lautet eindeutig der Hadith. Der Hadith redet vom Gebet und vom Lesen der Fatiha im Gebet. Jetzt unabhängig von Imam und Ma'mum, das stimmt. Aber er redet vom Surah. Und die Ayah. Die Aya natürlich, muss man natürlich Mushaf mal aufschlagen und mal nachschauen, okay? Die Aya vorher und nachher redet nicht vom Gebet. Die Aya im Koran Karim redet, spricht die Kuffar an und nicht die Muslime. Die Aya im Koran Karim redet davon, ihr wisst, dass die Kuffar, sie hatten Angst, dass wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Koran liest, dass sie beeinflusst werden von dem, was sie hören. Deswegen haben manche von ihnen ihre Ohren zugestopft mit Watte oder ähnlichem, damit sie nicht den Koran hören. Denn sie haben Angst, wenn sie den Koran hören, sie haben das als eine Form von Zauberei und Sihr empfunden, weil viele, die gehört haben, wurden gläubig, haben gesagt, der hat uns verzaubert. Deswegen haben sie so ihre Ohren zugemacht oder was reingesteckt, und damit sie den Koran nicht hören. Und jetzt Allah Azzel sagt zu ihnen, oder was andere gemacht haben, sie haben laut Sache geredet und geschrien, damit nur die anderen Leute nicht mitbekommen, was er, Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihnen am Koran vorlesen möchte. Und deswegen sagt Allah in diesen Ayat, wenn der Koran gelesen wird, dann hört zu und seid ruhig, auf dass ihr Erbarmen von Allah Azza wa Jalla Rahma erfahren möget. Und das ist zweifellos, wie viele Menschen gibt es, die vom Koran gehört haben und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala sein Rahma in ihre Herzen gesetzt hat und sie recht geleitet hat. Ja? Deswegen, die Aya streng genommen hat mit, wurde ausgelegt, unter manchen Ulama haben, das waren der Ansicht, dass das herabgesandt worden ist in Bezug auf das Salah, andere sagen es in Bezug auf die Khutbah al-Jum'ah, und sie ist aam, wie wir gesagt haben, sie bleibt aam, das sind alles einzelne Beispiele, aber konkret geht es nicht um das Salah, und deswegen ist dieser Hadith zweifellos vorzuziehen, und Allah weiß am besten Bescheid. Dann sagt der Imam, rahimahullah, allerdings vertreten wir die Ansicht, dass diese kurze Pause nicht in der Sunna nachgewiesen ist. Wie geht es darum, wenn du hinter dem Imam bist, wann sollst du lesen? Wann sollst du lesen? Sollst du lesen, während der Imam Koran liest? Das ist die offensichtliche Bedeutung des Hadith, den ich vorhin erzählt habe, von Abu Huraira radiallahu anhu, wo sie hinter dem Propheten Salat al-Fajr gelesen haben. Und andere sagen, dass du nach dem Imam liest, wenn er die Fatiha gelesen hat, dann liest du. Da ist so, dass der Imam manchmal Pause lässt. Also manche Imame lassen Pause und manche lassen keine Pause. Es ist über den Propheten a.s.w. nicht überliefert worden, dass er pausiert hat, also nicht authentisch überliefert worden, sondern es gibt einen Hadith über Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah, dass er sagt, dass der Prophet das gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Sa'id ibn al-Musayyib ist einer der Tabi'in. Und so ein Hadith nennt man Mursal, ist aber trotzdem ein gutes Argument in dieser Thematik, da der Sanad bis Sa'id selbst authentisch ist und es weist darauf hin, dass es einen Ursprung hat in der Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, da es nicht sein kann, dass einer wie Sa'id ibn Musayyib in Medina oder anderswo den Koran liest und mitbekommt, wie der Imam pausiert nach der Fatiha, ohne dass dies einen Ursprung hat in der Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn man berücksichtigt, dass zur Zeit der Tabi'in waren die Sahaba, manche noch von ihnen anwesend, und wenn das eine Bid'ah gewesen wäre, hätten sie zweifellos darauf hingewiesen. Wie gesagt, wenn der Imam pausiert, liest du in dieser Pause, wenn nicht, dann liest du entweder während seiner Lesung der Fatiha oder nachdem er mit der Fatiha fertig ist. Na. 5.3, die Rezitation nach Al-Fatiha. Es ist Sunna, in den ersten zwei Gebetseinheiten nach Al-Fatiha eine weitere Sura oder einige Verse zu rezitieren. Dies ist ebenfalls Sunna im Totengebet, Salat und Janaza. Na. Das Lesen der Fatiha, also der Imam hat hier in Bezug auf die Janaza was hingewiesen, da gibt es eine Überlieferung, die besagt, dass man nach der Fatiha, dass der Prophet ﷺ nach der Fatiha eine weitere Sura gelesen hat. Aber diese Überlieferung ist richtigerweise Schad. Schad heißt, ist eine Form der Nicht-Authentizität. Okay? Deswegen gilt für das Janaza-Gebet, dass man nur die Fatiha liest und keine Sura danach. Die Gelehrten sind sich sogar uneinig darüber, ob man die Fatiha dort lesen soll im Janaza-Gebet. Und deswegen erst recht liest man dann eine Sura danach nicht, sondern nur die Fatiha nach dem ersten Takbir und nach dem zweiten Takbir, das Salat al-Ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad und so weiter. Und nach dem dritten Takbir macht man Dua für den Verstorbenen. Und nach dem vierten Takbir spricht man den Taslim. Na. Nach Al-Fatiha kann man die Rezitation von Suren und Versen manchmal länger oder manchmal kürzer gestalten. Kurz sein sollte die Rezitation vor allem, wenn man verreisen möchte, bei Husten im Falle einer Krankheit oder bei Weinen eines Kindes. Die Länge der Rezitation ist in den verschiedenen Gebeten unterschiedlich. So ist die Rezitation im Morgengebet Fajr und den fünf Von Pflichtgebeten den fünf. von den fünf Pflichtgebeten die längste. Darauf folgt das Mittagsgebet Dhuhr, dann das Nachmittagsgebet Asr, dann das Nachtgebet Isha und zuletzt das Abendgebet Maghrib. Und so sollte es meistens sein. Na, so sollte es meistens sein. Es überliefert, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum den Koran Karim in Teile eingeteilt haben. Der letzte Teil des Koran Karim nennt man Al-Mufassal. Al-Mufassal kommt vom Wort Fassl. Fassl heißt Trennung. Und weil die Ayat sehr häufig voneinander getrennt sind, es gibt viele kleine Ayat. Und dieser Mufassal-Teil beginnt etwa ab Surat Qaf, Surat 50, bis Surat An-Nas. Und dieser Teil wird in drei Teile geteilt. In den langen Mufassal, das ist das erste Drittel, in den kurzen Mufassal, das ist das letzte Drittel, und den mittleren Mufassal, das mittlere Drittel. Das erste Mufassal beginnt von Surat Qaf und endet etwa, wie gesagt, etwa, manche sagen ein Surah vorher, nachher, das ist nicht das Problem. Geht nur darum, dass man ungefähr weiß, von wo man liest, die Messe Sunnah. Das erste Mufassal, das längste Mufassal, beginnt bei Surat Qaf und endet am Ende von Surat Amma Yatasaalun, also Surat An-Naba. Das zweite Mufassal, das mittlere Mufassal, beginnt dann bei der Surah danach, Surat An-Nazi'at, Surah 79. Also erst ist 50 bis 78. Dann 79 ist Surat An-Nazi'at und endet bei etwa Surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Entschuldigung, machen wir Al-Layl. Al-Layl ist die Surah vor Surat Ad-Duha. Da endet dieser mittlere Mufassal. Und der kurze Mufassal, der kleinste Mufassal, beginnt bei Surat Ad-Duha, Ad-Duha wal Layli Idha Saja, diese Surah, bis Surat An-Nas. Surat An-Nas. Diese Dreiteilung hilft uns bei der Umsetzung der Sunna des Propheten a.s. Denn im ersten Gebet, im Fajr-Gebet, lesen wir aus dem längsten Teil. Im Dhuhr, Asr und Isha-Gebet, diese alle drei, die aus vier Rakat bestehen, lesen wir aus dem mittleren Mufassal. Und dann bleibt noch das Maghrib-Gebet übrig und da lesen wir aus dem kurzen Mufassal. Das ist gemäß der Sunna. Ansonsten darf man natürlich auch anders machen, aber das ist das, woran man sich gewöhnen sollte, um die Sunna, insha'Allah ta'ala, richtig umzusetzen. Die Rezitation in den nächtlichen freiwilligen Gebeten Qiyamul Layl ist jedoch länger als alle anderen Gebete. Gemäß der Sunna soll die Rezitation in den ersten Gebetseinheit länger als die Rezitation in der zweiten Gebetseinheit sein. Die Rezitation in Das der ist, wie gesagt, das ist auch eine Sunna, dass man das erste länger macht als das zweite, aber muss nicht sein. Muss nicht sein, ist auch überliefert, ist etwa gleich lang. Also wenn wir zum Beispiel sehen, der Prophet a.s. hat in einem Hadith, also das, was der Imam gesagt hat hier, ist eine Überlieferung von Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, dass die erste Raka'a länger war als die zweite. Okay? Es gibt aber auch eine Überlieferung, wo es heißt, dass der Prophet a.s. In der ersten Raka'a Surat Al-A'la gelesen hat. Im Freitagsgebet zum Beispiel, oder Eid-Gebet, hat er Sabbih isma Rabbika Al-A'la gelesen. Und der zweiten Raka'a, Hal ataka Hadith al-Ghashiyah. Und das ist etwa gleich lang. Das ist etwa gleich lang. Auch ist überliefert worden, dass der Prophet a.s. einmal auf der Reise das Fajr-Gebet verrichtet hat. Und da würde man erwarten, dass er aus dem langen Teil liest, richtig? Aus dem langen Mufassal. Hat er aber nicht, a.s., sondern er hat aus dem kurzen Mufassal gelesen. Warum? Weil auf der Reise die Leute sind müde und man ist nicht jetzt fähig. In der Regel ist man nicht so motiviert, viel zu machen. Und auch die Leute, vielleicht er, aber nicht die Leute hinter ihm, a.s. Und dann hat er Surat Az-Zalzalah in der ersten Raka'a gelesen, Ida zulzilat al-Ardu zilzalaha. Und dann hat er in der zweiten Raka'a die gleiche Sura gelesen. Also lernen wir daraus, dass wir auch zwei Suren lesen, die gleich lang sind, im Fajr Gebet, wenn es die gleiche Sura ist, ist kein Problem gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Die Rezitation der dritten und vierten Gebetseinheit sollte ungefähr halb so kurz sein wie die Rezitation in den ersten zwei Gebetseinheiten. Na, hier diesbezüglich gibt es zwei Überlieferungen. Die eine besagt eindeutig, dass er alaihi salatu wassalam die Fatiha gelesen hat in der ersten und zweiten Raka'a und dritten und vierten, aber nur in den ersten beiden hat er danach eine Sura gelesen. Diese Überlieferung ist eindeutig. Und dann gibt es eine Überlieferung über Abu Sa'id al-Khudri, wie ich vorhin erwähnt habe, radiallahu anhu, dass er sallallahu alaihi wasallam, diese Überlieferung ist nicht eindeutig, sie weist aber darauf hin, dass er auch in der dritten und vierten Raka'a des Wuhr- und Asr-Gebetes nach der Fatiha Koran gelesen hat. Deswegen, wenn man das ab und zu macht, ist das sehr gut, eine Sunna. Aber meistens sollte man es nicht machen, weil die Überlieferung ist nicht so deutlich wie die andere Überlieferung, wo er nur in den ersten beiden Raka'a nach der Fatiha Koran gelesen hat. Das darf man. Wie gesagt, das Gebet ist auch in Ordnung, inshallah ta'ala. Wir sind noch den nächsten Abschnitt. 5.4. Die Rezitation von Al-Fatiha in jeder Gebetseinheit. Es ist Pflicht, Al-Fatiha in jeder Gebetseinheit Raka'a zu rezitieren. Es ist auch Sunnah, dass man gelegentlich in der dritten und vierten Gebetseinheit nach Al-Fatiha eine weitere Sura oder einige Verse rezitiert. Für den Imam ist es nicht zulässig, seine Rezitation länger zu gestalten als das, was in der Sunnah überliefert wurde, weil er dadurch diejenigen, die hinter ihm beten, wie zum Beispiel alte Männer und Frauen, kranke, stillende Mütter oder Menschen, die andere Dinge zu tun haben, verlassen können. Aber nicht zulässig heißt, wenn es zu einem Schaden führt. Wenn es zu einem Schaden führt. Ansonsten, wir haben gesagt, man darf. Er wird überliefert es auch einmal in Surat al-Maghrib, hat er Surat al-A'raf gelesen. Surat al-A'raf, eine Sura, über 20 Seiten. Deswegen, man darf, aber wenn es zu etwas führt, was einen Konflikt darstellt, dann haben wir gesagt, wenn man eine Tat, eine freiwillige Tat nur machen kann, wenn man gleichzeitig eine Sünde begeht oder einen Schaden verursacht, dann natürlich lasse ich die freiwillige Tat weg, weil ich mache nicht beides. Entweder mache ich was Gutes ohne Sünde oder ich mache lieber nichts. Ich mache nichts. 5.5. Lautes und leises rezitieren. Man rezitiert den Koran in folgenden Gebeten laut. Im Morgen- und Freitagsgebet, Fajr und Jumu'ah, in den beiden jährlichen Festgebeten, Salatul Eid, im Gebet um Regen, Salatul Istisqa, im Gebet bei Sonnen- bzw. Mondfinsternis, Salatul Kusuf, und in den ersten zwei Gebetseinheiten des Abend- und Nachtgebets, Maghrib und Isha. Im folgenden Gebeten rezitiert man leise. In Mittags- und Nachmittagsgebet, Wuhr und Asr, in der dritten Gebetseinheit des Abendsgebets Maghrib und in den letzten zwei Gebetseinheiten des Nachtgebets Isha. Es ist dem Imam gestattet. Aber wie es nicht erwähnt, noch die ganzen Sunna-Gebete, auch versus liest man in ihnen leise, ob man das die Ratiba-Gebete sind oder das Duha-Gebet ist. Das ist eine Sunna. Wenn man jetzt zum Beispiel ein leises Gebet laut liest oder ein lautes Gebet leise liest, hat man richtigerweise nicht eine Wajib-Handlung verletzt. Aber wenn es keinen guten Grund gibt, sollte man immer dann leise lesen, wenn es auch Sunna ist, leise zu lesen, und dann laut lesen, wenn es auch Sunna ist, laut zu lesen. Es ist dem Imam gestattet, manchmal in den Gebeten, in denen leise rezitiert wird, einen Vers so laut zu lesen, dass die Betenden seine Rezitation hören. Das ist zum Lernen, wie gesagt, zum Lernen. Wenn er ihm mitteilen möchte, stell dir mal vor, du hast einen Anfänger bei dir und er kennt diese Dhikr, aber er vergisst manchmal und du sagst es so vor, dass er es auch hören kann. Das ist eine gute Sache, inshallah, und kein Problem. Wie gesagt, zum Lernen, aber ansonsten macht man das nicht zur Gewohnheit. Im Witr-Gebet und in den nächtlichen freiwilligen Gebeten Qiyamul Layl rezitiert man manchmal leise und manchmal hörbar, wobei die Lautstärke mittelmäßig sein sollte. Ja, so ist überliefert worden über Aisha radiallahu ta'ala anha bei Imam Tirmidhi und Abu Dawud. Und Imam Tirmidhi sagt, der Hadith ist Hassan. Deswegen darf man, deswegen haben wir gesagt, das leise Lesen in leisen Gebeten oder das laute Lesen in lauten Gebeten ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam.